Nach Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Minsok Ilbo veröffentlichte die südkoreanische Partei für Rettung und Wohlfahrt am 25. September einen Kommentar gegen das Regime. Die Bakune-Regierung habe den Bauern Peng Nam-gi zum Tode gebracht. Bakune, die die Demokratie und das Volksleben mit Füßen trete und sogar die Bürger ums Leben bringe, solle zurücktreten, so hieß es im Kommentar.